Das Schaumbad. Wunderschöne Klänge von Torben aus Dienstlaken. Danke für diese Einsendung. Vielen, vielen Dank. Wirklich sehr schön. Einer von vielen Einsendungen, die wir diese Woche gekriegt haben. Das ist unser erster, also aber schon der erste Jingle, den wir mal von Hörern abspielen. Genau, also wir kriegen jede Woche viele zugeschickt. Aber das war der erste, weil der war mal wirklich richtig gut. Der war endlich mal gut. Der Rest war eigentlich relativ scheiße. Jetzt haben wir mal einen guten. Vielen Dank, Torben oder Thorsten oder... Torben hieß er, glaube ich, aus Dienstlaken. Dienstlaken. Ja, vielleicht ist er auch bei der Bundeswehr und das ist seine Funktion. Also er bügelt die Dienstlaken. Oder er ist Gespenst, hauptberuflich, und trägt seinen Dienstlaken. Ah, ja. Hoffentlich ist er nicht beim Kuckucksklan. Nein, er ist Gespenst. Okay. Er ist Gespenst. Gut. Gespenst und gottesfürchtig. Ah, ja. Genau. Ja, sind Gespenster in der Regel, weil die wollen ja mal irgendwann wohin kommen. Die sind ja in der Zwischenwelt gefangen. Mhm. Aber jetzt sollten wir den Leuten erstmal Hallo sagen. Hallo, ihr seid beim Schaumbad. Hallo Peter, ich freue mich, dir gegenüber zu sitzen. Hallo Jean-Paul, ich freue mich, dir gegenüber zu sitzen. Und ihr dürft jetzt eine Stunde lang zwei privilegierten Typen zuhören, was sie so erlebt haben, ohne irgendwie ein bisschen was für euer Leben daraus ziehen zu können. Genau, wie immer. Ja. Eigentlich ist das ist der nächste Gen-Z-Podcast. Genau. Hallo. Grüß euch. Ich glaube, du kannst ein bisschen näher ans Mikrofon, wenn ich so deine... Ich habe so ein bisschen Angst, weil der Stuhl quietscht, aber dann machen wir jetzt noch ein bisschen so Geräusche. Wir sind nämlich heute in einem professionellen Studio. Genau, beim MDR. Beim MDR, aber da, also deswegen, wir waren jetzt einige Stunden unterwegs, deswegen sind wir heute ein bisschen durch. Peter war heute Morgen auch beim Zahnarzt. Genau. Er sieht eh aus wie ein psychisches Wrack, aber wir sind für euch da. Genau, falls es ein bisschen heddert so ein bisschen im Mikrofon, das sind diese Fäden in meinem Zahnfleisch, die dagegen schlabbern, gegen den Popschutz. Genau, und wir sind heute beim MDR, weil wir dachten, wir müssen es noch einmal mitnehmen, weil der Wahlgewinner, die Wahlgewinnerin, die Partei, die Alternative für Deutschland, möchte ihn ja abschaffen. Ah, okay, ja. In Thüringen. Und ich glaube, der MDR sitzt in Thüringen, in Erfurt. Ja, tut er tatsächlich. Oder Jena. In Leipzig ist auch ein großes Gebäude. Ich glaube, die sind dann ja schon Sachsen in mehreren und Städten. Sachsen und Thüringen und Sachsen-Anhalt ist der Wahrscheinlich MDR. Wahrscheinlich in Erfurt. Genau, der Thüringer MDR wird abgeschafft. Wir sitzen gerade im Studio Jena. Ja. Und genau, wir wollten das noch einmal mitnehmen. Hier ist viel Leerstand gerade. Ja, und ich habe ein bisschen Sorge, dass währenddessen Bernd Höcke kommt und uns die Stühle unterm Po wegzieht. Ja, und dann quietscht's. Ja. Und das ist dann blöd in der Aufnahme. Ja. Danke, Bernd. Danke. Danke, das bringt mich auch, ich wollte eigentlich mit unseren lustigen Urlaubsgeschichten kommen, aber ich habe eine neue Verschwörungstheorie selbst erfunden. Passt perfekt zu Bernd Höcke, MDR, ja, AfD, Bernd Höcke Thüringen. Kommt drin vor, tatsächlich auch in meiner Verschwörungstheorie. Hast du dieses Heino-Video gesehen, wo er da so ganz komisch sitzt und darüber redet, dass er sich in Deutschland immer sicher fühlt und dass sich keiner in Deutschland sicher fühlen kann? Nee. Ja, auf jeden Fall sitzt Heino da so ganz komisch da und redet auch so einen Angstmüll einfach. Und er sieht dabei aus, als wäre er eine Puppe. Und ich glaube, Heino ist schon seit Jahren tot. Also der, nicht der echte Heino, der war ja nochmal ein anderer, sondern Heino, der Sänger, der Schlagersänger, der ist seit Jahren tot und wird von Bernd Höcke gespielt. Das kann gut sein. Also weißt du, wie so ein Puppentheater. Ja, der hatte ja auch, na, ich glaube, aber Heino war schon immer so ein bisschen braun, oder? Ja, aber also klar, also Bernd Höcke hat eine leicht braune Hülle genommen und ist da jetzt reingeschlüpft. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Ja, und jetzt ist sie nur noch braun. Ja, genau. Schwarzbraun ist wahrscheinlich die nächste Regierung von Sachsen. Schwarzbraun ist oder Thüringen. Ja, stimmt. Ja. Nachdem Friedrich Merz auch keine Brandmauern. Aber das ist meine neue Verschwörungstheorie. Heino ist mittlerweile eine Puppe und wird von Bernd Höcke gesteuert. Kann gut sein, ja. Und dann bin ich noch weitergekommen. Ich glaube, Luke Mockridge war schon auch immer eine Puppe. Ja. Aber der wird auch schon immer von einem Idioten gesteuert. Ja, von wem? Ja. Ja, irgendeinem Idioten. Bernd vielleicht Höcke. Vielleicht auch Luke Mockridge selbst. Wahrscheinlich. Dann habe ich gemerkt, ach, Luke Mockridge ist ja selbst ein Idiot. Ja, ist er ein Idiot oder ist er böse oder dumm? Weil viel wird ja immer entschuldigt, wenn Leute sich entgleisen. Achso, ja, nee, ich möchte ihn, ich glaube schon, dass er nutzt Skandale, um groß zu werden. Ja, also ich hatte viele Diskussionen und oft wird dann sowas entschuldigt, wenn sich jemand so ausfällig benimmt, wie Luke Mockridge kürzlich, also wer es nicht mitgekriegt hat, irgendwie sich sehr ableistisch geäußert in einem Podcast. Und dann wird es entschuldigt, damit dass er blöd ist. Ja, also würde ich auch nicht mitteilen, weil er hat ja scheinbar die Nummer noch von US-Comedian 1:1 geklaut einfach. Auch das noch. Also damit ist es ja total kalkuliert. Aber ja, wir sind kein Comedy-Podcast, wir sind ein Wellness-Podcast. Und ein Musik-Podcast. Politik hat bei uns nichts zu suchen. Nee. Ja. Musik und wir verbinden ein bisschen Musik und Politik. Politik. Politischen Rap machen wir. Heino und AfD verbinden wir. Ja, wir kommen aus der Sommerpause, kann man fast so sagen, wenn wir nicht unsere Verdienstagfolgen abgeschossen hätten. Aber du warst, glaube ich, viel unterwegs. Ich war viel unterwegs. Ich war in vielen Bundesländern, also zwei. Zwei. Und du warst wieder in Slowenien auf dem Punkrock-Holiday. Ich war auf dem Punkrock-Holiday, genau, in Slowenien. Deswegen können wir auch keine Sonderfolge machen. Weil ich war nicht auf dem Punkrock. Ja, ich hatte mir überlegt, alleine einen zu machen, habe ich aber nicht übers Herz gebracht. Ah, ich hätte dir erlaubt. Ja, aber ich war auch zu betrunken meistens. Okay, ja, das waren wir bei der Sonderfolge, die wir damals gemacht haben, auch, ja, glaube ich. Ja. Ja, und ja, war die eigentlich gut? Hat die mal jemand gehört? Ja, gibt uns doch mal Feedback an Peter und Jean-Paul Mockridge at schaumbad.de. Genau. Unsere Kontonummer ist die 4. IBAN. IBAN, stimmt. Das ist Kontonummer, das gibt es nicht mehr. Ja. Nee, IBAN ist die 4. Genau, aber wichtig, @schaumbad-mdr.de.tv. Solange die Adresse noch gibt. .de.tv. Ja, ich sehe da kein Problem. Ja, nee, was aber hast du erlebt im Sommer? Ich habe viel erlebt. Ich war in Kroatien und ich war in Bayern. Ja. Aus Kroatien habe ich tatsächlich zwei Geschichten mitgebracht, die ich ganz schön fand. Ja, dann erzähl mal eine zumindest. Ich kann, die weniger schöne. Die weniger schöne. Ich kann einen Nicht-Tipp geben und der schließt auch an Slowenien an. Und zwar war ich mittags so gegen 2 am Strand und da war eine schöne Strandbude, wo man auch so schön an der Theke mit fast den Füßen im Wasser stehen konnte. Ah, also war noch so ein bisschen, die hatten da auch so leichten Kies. In Kroatien hast du ja häufig auch so Beton, aber da war leichter Kies. Habe ich gedacht, ja, ein Espresso ist jetzt genau das Richtige. Hab einen Espresso und Wasser. Kein Bahama Mama. Nee, auch im Urlaub starte ich lieber spät, aber dann richtig. Auf jeden Fall stand ich dort an der Theke und neben mir stand ein Typ in Badehose und Schlapphut. Und ich dachte, ich hätte drauf wetten können, er fängt gleich an zu sechseln. Optisch. Mal, also gönnt uns Westdeutschen das jetzt auch mal nach den Wahlen, dass wir ein bisschen mehr Ostbashing machen. Ihr müsst das mal auf die Kette bekommen. Genau, auf jeden Fall gönnt ihr. Hätte ich ihr, genau. Ihr alle. Osthörer. Die 30%, die es getan haben. Jedenfalls hätte ich darauf gewettet, aber er war Slowene aus Ljubljana. Und er war schon sehr betrunken. Hast du dich mit ihm unterhalten? Ich habe mich mit ihm, ja, er hat sich mit mir unterhalten. Okay, also okay. Es war jetzt nicht so, ging nicht auf meine Initiierung los, dass jetzt Peter hier in der Einweg-Vape hier so teurig, der zieht sich jetzt hier diese China-Zeug rein. Entschuldigung, ich wollte, dein Gespräch war, deine Geschichte war so spannend, dass ich dabei rauchen musste. Ich hab das schon gesehen, kommt zum Punkt. Jedenfalls hat er mich dann angesprochen und er hat in unserem Gespräch, das nur 10 Minuten gedauert hat, 2 große Bier weggetrunken und er meinte, er steht da jeden Tag. Und wir kamen dann, haben wir uns ganz nett unterhalten und haben über kroatische Sprache? Englisch. Ah ja. Ja. Meins war besser als seins. Das glaube ich. Ich dachte vielleicht auf Kroatisch. Nee, da wäre ich ausgestiegen. Ja, deins ist beschissen. Ja. Hab ich er konnte gehört. Zum Beispiel, ist mir auch aufgefallen, sehr gut Kroatisch, weil Slowenien und Kroatien ja sehr ähnlich von der Sprache ist. Der kam mit dem Thekenpersonal besser zurecht. Mm. Okay, kommen wir zu dem Ding, wo wir uns dann aber uneinig wurden, wir wurden uns nicht uneinig, sondern wir sind dann kroatische Städte an der Küste entlang gegangen und haben immer gesagt, auch schön, schön, schön. Und dann habe ich nur gesagt, und Umag. Und ich war doch schon, und das ist eine vollkommen normale, okaye, kroatische Küstenstadt. Umag. Umag. Nie gehört. Und ich habe nur Umak gesagt, woraufhin er total emotional wurde und dann meinte, Umak ist ein Shithole. Umak ist ein Shithole. Und dann habe ich gedacht, er ist auch schon recht betrunken. Würde mich jetzt schon interessieren, warum Umak aus seiner Sicht ein Shithole ist, aber da steckt zu viel Emotion drin. Nicht, dass du aufs Maul kriegst. Und dann bin ich einfach weiter nach Slowenien gegangen, dachte, das ist sicherer. Und nördlich kommt ja auch Koper. Dann hat er wieder geschwärmt. Oh. Ja. Aber er hat sich dann nicht interessiert, was das Problem mit Umak ist. Ich habe in dem Moment gedacht, ich möchte nicht nachfragen, weil da so viel Abneigung drin steckte. Und habe dann aber währenddem ich mit meinen Schlappen vom Strand Richtung Haus gegangen bin, gedacht, was ist denn jetzt so schlimm an Umak? Und seitdem bohrt diese Frage in mir. Warst du selbst schon mal in Umak? Ich war selbst und du fandest schon mal in Ordnung. Ich fand es vollkommen in Ordnung. Hatte ich da keine Prostituierte abgezogen oder so? Das ist ihm wahrscheinlich passiert. Das ist ihm wahrscheinlich passiert, weil er da betrunken an der Strandbar war und da wahrscheinlich Ärger bekommen hat. Ja. Oder es mag eine simple Antwort sein, aber ich habe da nicht gemerkt, dass es mich später noch beschäftigen wird und es nagt jetzt an mir. Also es kann sein, nur auch an die ZuhörerInnen, wenn ich immer fahriger werde, schreibt mir mal einfach, dann müssen wir den Slowenen in Ljubljana finden, wenn ich jetzt die nächsten 3-4 Jahre verfall. Peter hat da kein Sensor für, der guckt mich nur mit seinen leeren Augen an. Ja, ich überlege gerade, was das noch sein könnte. Vielleicht spielt mit seiner Zunge an seinen Nähten rum, der ist heute vollkommen durch, auf den kann ich nicht zählen. Vielleicht hat es was mit Fußball zu tun, vielleicht hat es mal geguckt, ob Umak einen Fußballverein hat. Nee, da war ich dann doch auch zu faul. Ja. Na gut. Ja. Aber ich weiß, dass kroatische Küstenstadt Fußballfans harte Hunde sind. Ja, vielleicht hat er da mal aufs Maul gekriegt. Vielleicht, weil er mit dem FC Ljubljana Europa League. Ja, irgend so was. Weil ich weiß nur Hajduk Split oder Hajduk Split. Split ist eine Stadt auch in Kroatien an der Küste. Und der Verein heißt Hajduk. Das klingt schon krass und japanisch auch irgendwie und nach Kampfsport. Hajduk Split haben wohl ziemlich harte Hooligans. Ja, ich war ja mal mit Freunden auch, also anderes Land, aber ähnlich in Belgrad und wir wollten zu einem Roter Stern-Spiel gehen. Oh ja, davon habe ich gehört. Wovon uns der Vermieter der Ferienwohnung aber meinte, ach lasst mal lieber, da war irgendeine Mannschaft auch, mit denen sie verfeindet sind. Also er meinte, man kann schon in Roter Stern gucken gehen, aber dieses Wochenende würde ich echt lassen. Da sind zwei richtig verfeindete Hooligan-Gruppen. Geht mal lieber nicht. Und das haben wir dann auch nicht getan. Ja. Ja. Er hat es auch so eindringlich, er hat es mit seinen Augen verkauft, dass wir das auch besser lassen sollten. Also er hat auch noch mal so Sätze gesagt wie It's not a joke. Don't go there. Okay, und weißt du, so. Ja, ja. Rote Rübe. Man hat ihm, Rote Rübe Belgrad. Rote Rübe Belgrad. So heißt der Verein. Rote Rübe Belgrad. Ja, ich werde wahrscheinlich zu dem friedlichsten internationalen Fußballspiel gehen. Ich habe mir jetzt neu einen Flug gebucht nach Schottland, Edinburgh. Heidenheim, der FC Heidenheim, Ostalb. Du bist wieder da. Spielt. Der Fußball-Peter war einige Jahre weg. Also ich war mal in Edinburgh und fand es da sehr schön. Und dann hat mein Freund geschrieben, unser Dorfverein spielt in Edinburgh. Ach so, ich dachte, auswärts. Dein Freund aus Schottland, weil du mit A angefangen hast. Nein, mein Heidenheim-Freund. Also, er hat A geschrieben, nicht I. I. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns doch dahin fliegen. Und dann gehe ich im November, fliegt eine Fruchtfliege um meinen Kopf. Hast du wieder dich mit Pfirsich eingerieben? Nee, ich glaube, Bernd Höcker hat hier wahrscheinlich beim MDR schon überall faule Früchte verteilt, damit die anfängt zu stinken. Ja. Und jetzt fliegen wir nach Schottland zu einem, ich denke, das ist das Gegenteil von einem Gewaltpotenzialspiel. Ich glaube auch. Edinburgh ist so eine Streberstadt, die besteht nur aus schönen Häusern. Und Heidenheim ist eine Stadt. Und Heidenheim ist ein Dorf. Ja. Ja, schön. Ja. Wünsche ich dir Freude bei. Genau. Pass aber trotzdem auf dich auf. Ja, ich würde, aber Rote Rübe Belgrad fände ich, glaube ich, cooler sogar. Ja. Naja. Nächstes Jahr dann in der Champions League. Champignon. Liga le Champion. Das ist auch so ein alter Witz, den man eigentlich auch so, also nicht, weil er problematisch ist, aber so, wenn jemand Champion sagt, das ist wirklich so ein Dad-Joke, weißt du so. Ja, ja. Oh la la, Champion. Ja. Möchtest du noch mal eine zweite Kroatien-Geschichte hören, dann sind wir damit durch. Ja. Ich war noch auch, das können wir nämlich auch abhaken, ich war dann noch jetzt 3 Wochen später, deswegen sehe ich so erholt aus. Du hast nicht gefragt, aber ich sehe ja wahnsinnig erholt aus. Du siehst sehr erholt aus. Ich war noch im Wellness-Hotel in Bayern und da ist einfach nichts passiert. Der war super. Perfekt. Ja. Guck, das ist das Schaumbad. Hier werden Storys erzählt, in denen nichts passiert. Da ist wirklich gar nichts passiert. Weil es auch beruhigend ist für uns alle, wenn keine Dinge passieren. Ja. Ist viel besser, wenn keine Sachen passieren. Es ist einfach nichts passiert. Und das in Bayern. Wahrscheinlich. Das ist ja auch August gewesen, oder? September. September. September. Ja, gut, die haben Spätsommerferien. Und ich habe sogar aus Versehen auch einmal gegendert und Markus Söder hat mich aber nicht gefunden. Also. Ja, der war gerade beim Barbier. Wahrscheinlich. Ja. Und zweite Kroatien-Geschichte. Wir hatten so ein Haus in der Nähe des Strandes, aber nebenan war noch so ein. Das war ein sehr weitläufiges Grundstück. Mit wir meinst du dich, also das königliche Wir? Wir? Nein, ich war da mit meinem Patchwork-Gedöns. Ach, da jetzt kommt so ein Jan-Böhmermann-Gedöns. Mehrere Menschen dabei. Bla, ach, bla, du warst alleine. Das nein, ich hatte nicht mehrere Menschen, davon aus, ich hatte... Ich gehe immer, wenn du irgendwas erzählst, gehe ich grundsätzlich davon aus, dass du das alleine machst. Ja, ja, ist auch normalerweise außer so, weil wir haben ja nur... Nee, jetzt kommt, ja so, nur jetzt kommt so Böhmermann-mäßig, ich möchte nichts Privates erzählen, deswegen denke ich mir eine Patchwork-Familie aus. Also ich stand da mit meinen Partnerinnen und Partnern, 28. Alle Schlampen und nee, Strichboys. Nö, nee, nette Menschen, ja? Gute Menschen, ja. Okay. Jedenfalls an diesem Haus und auf einmal hörte man eine alte Frau durch eine Hecke rufen. Die dann durch die Hecke schaute. In welcher Sprache? Slowenisch? Nee, da komme ich jetzt zu. Ah. Sie war nämlich sehr sprachbegabt. Okay. Wir, also die Patchwork, ich war da noch mit einer anderen Person, wir sind zum Zaun gegangen, dachten, was will denn die alte Frau? Woraufhin sie uns erstmal erzählt hat, dass sie nicht gut Deutsch spricht, obwohl sie eigentlich ein perfektes Deutsch gesprochen hat. Daraufhin erzählt hat, dass sie früher auch in der Schule Russisch lernen musste, aber Russisch mag sie nicht, spricht sie aber auch ganz gut. Französisch kann sie eigentlich auch ganz gut. So haben wir dann mal so 12 Minuten über Sprachen geredet, woraufhin unsere Blicke auch immer zueinander gingen und dachten, worauf will sie denn hinaus? Ja, darf sie ich hat wieder uns doch, weggehen, sie bitte? Hat uns doch nicht hierher gerufen, um zu fragen, welche Sprachen wir denn so sprechen. Wir haben uns weiterhin darüber ausgetauscht, in welchem Schulsystem man welche Sprachen spricht, woraufhin ich dann so nach 10 Minuten wurde ich ungeduldig, weil der Kaffee wurde kalt und das Frühstück war schon serviert. Da war ich nach 10 Sekunden ungeduldig. Mit so einem leichten, wir haben da hinten um die Ecke auch unser Frühstück gerade draußen stehen. Und dann ist sie direkt zur Sache gekommen und hat die entscheidende Frage gestellt, wollen Sie Katzen? Ich habe ganz viele Katzen. Meine Kinder sagen, meine Hütte stinkt schon wegen der Katzenpisse. Genau so hat sie gesagt. Okay, auf Deutsch. Hat uns, ja, auf Deutsch. Auch noch wegen der weil sie konnte, also perfekt den Genitiv auch noch benutzt. Sie konnte sehr gut Deutsch, ja. Sehr gut. Woraufhin wir dann so meinten, nee, danke. Also und dann hat sie die ganze Zeit gesagt, ja, hier sind viel zu viele Katzen. Also ich habe die schon sterilisiert, aber die Kater werden nie kastriert und irgendwie werden die Katzen dann doch schwanger. Und jetzt habe ich zu viele Katzen. Nehmen Sie eine Katze mit. Und das klang dann aber gar nicht mehr wie eine Bitte, woraufhin wir dann erklärt haben, wir fahren noch in ein zweites Ferienhaus und wir wohnen auch in der Innenstadt. Da wird die Katze sich nicht wohlfühlen, wenn die hier immer in dieser Natur, so haben wir ungefähr gezeigt, in dieser Natur immer rumstreuen können, möchte diese Katze bestimmt nicht nach Stuttgart in eine Wohnung ziehen. Aber die Frau ist sehr hartnäckig geblieben, bis wir da gesagt haben, wir nehmen keine Katze. Danach dann seine Frau nicht weggegangen. Nein, dann hat sie gesagt, wirklich, aber... Freundliches Tschüss oder so? Ja, freundliches Tschüss gab es ja, schon, aber dann, man hat gemerkt, sie wollte nochmal ansetzen, dann sind wir aber das Frühstück. Aber das war super, wollen Sie Katzen? Ich habe ganz viele Katzen. Hast du dann einen neuen Kaffee gemacht? Nee, er war dann noch... Ging's noch? War über 30 Grad. Ah, okay, ja, gut. Genau. Nee, weil sowas stresst mich total. Mein Kaffee, wenn der muss in meiner Nähe sein, bis er leer ist. Ah, der kam brühend heiß aus so einer Maschine. Ja, Kaffee muss immer 100 Grad haben. Naja, aber ich hatte mehr Sorgen um den... es war ja über 30 Grad und man frühstückt ja aus Prinzip, wenn man im Urlaub ist, draußen. Ja, ja. Ja. Also auch wenn es kalt ist. Über 30 Grad sind. Und... nicht im klimatisierten Raum oder so. Und deswegen habe ich schon den Brie und ich hatte so einen Blauschimmelkäse, die habe ich schon über die Tischkante wegfließen sehen, währenddem ich der Frau erklärte, ich habe keine Katzen. Blöden Katzenfrau. Ja. Nö, die war ganz nett, aber sie sollte ihre... War die alt? Die war sehr alt, ja. Sehr alt, so richtig alt. Deswegen war dieses Weggehen auch nicht so schlimm. Sie war körperlich schwächer als ihr auch. Ihr hättet gegen sie gewonnen, hättet sie jetzt gekämpft. Ja, wenn sie durch den Busch und den Zaun durchgekommen wäre. Wir haben ja auch, die ganze Frau haben wir ja nie gesehen. Da war ja nur so ein Gesicht und Gesicht in der Ecke, ja. Ah, okay, so wie bei, ja. Ich stelle mir das vor wie Homer Simpson. Männer mit ja, Ned so Flanders. Ungefähr kannst du dir vorstellen, nur dass nur so ein Kopf rauskam. Flanders. Ja, wollen sie Katzen? Gute Frage eigentlich. Ja. Ja. Ich habe das anders gemacht als du. Du hast einfach 20 Katzen gekauft. Nee, ich habe jetzt eine, so eine Patenschaft, also eigentlich gerettet, eine amerikanische Katze. Okay. Weil, zum Retten vor Migranten. Weil Migranten vor essen elf. Ja Katzen in, ja Außerirdische, also Außerirdische, Migranten ja. von Melmac. Migranten von Melmac essen heutzutage Katzen in Amerika und ich habe jetzt eine aufgenommen nach Stuttgart. Dass sie nicht gegessen wird von diesen Migranten. Heißt die Katze Lucky? Nee. Okay, komisch. Warum Lucky? Warum nicht? Nee. Du bist nicht so into Alf, gell? Nicht so richtig, nee. Nee. Die Katze von den Tenners hieß Lucky. Ah, die heißt Lucky, ja. Okay. Das ist witzig. Und Alf lebt bei den Tenners. Ja, die kenne ich. Genau, ich bin neulich mal aus Versehen auf einen YouTube-Kanal gestoßen, wo 24 Stunden, 24/7 Alf läuft. Und hab den irgendwie laufen lassen. Ah, auch acht Stunden. Ja. Ist gar nicht schlecht. Da kommt einfach eine Alf-Folge nach der anderen. Ja, und es ist ein Chat, läuft dann nebenher. So ein Livestream-Chat. Wo du Alf kommentieren kannst die ganze Zeit. Ja, da chatten halt Menschen. Und da gab es dann auch eine Diskussion, warum AfD eine gute Partei ist und AfD hier, AfD da. Wirklich, was? In einem Chat von einem Alf-Livestream. Ja, also die Hohlbirnen, die AfD wählen, sind halt auch so doof, dass... Merkst du selbst, gell? Alf. Alien. Nee, da Lifeform. Sind zwei gleiche Buchstaben. Die haben sich irgendwann AfD. Vertippt. Nee, die haben sich irgendwie ein bisschen doof vertippt. Die AfD. Die wollten AfD machen, aber haben dann dann haben sie sich irgendwie vertippert und sind auf dem L gelandet. F, haben gedacht, auch drei Buchstaben, drücke ich Enter. Geil. Und hier in dem Chat kann ich was erzählen zu meiner Partei. Ja, nervig. Aber, weiß nicht. War das auf Deutsch? Lief der? Ja, ist okay, deutscher Sender. Weil ich dachte noch, international wäre ja noch viel schlimmer gewesen. Weißt du, hast so die englische Original. nee, Alf nee. Wird da mal gestreamt. Nee, es war deutsch. Leute chatten so auf Englisch und dann kommen auf einmal so ein paar AfD-Hohlbirnen da rein. Nee, vielleicht sehen die die Serie Alf als, dass der Protagonist der große Antagonist ist. Weil Alf, wie gesagt, haben wir ja schon, ist Immigrant. Ich glaube, ALF steht für Alien Life Form, also fremde Lebensform. Das hassen die. Ja. Ah, okay. Ah, und weißt du, also man, das ist, glaube ich, ein alter Marc-Uwe Kling-Gag, dass man die Bibel lesen soll als großen Schurkenroman. Ah, Jesus. Weil dann ist es cool, nee, wenn Gott als Bösewicht, nicht als der gute Gott, sondern wenn du ihn als Bösewicht nimmst, dann ist es wohl ein sehr gutes Buch. Ja, aber Alf wäre dann letztendlich der Bösewicht. Genau. Ja. Ist nicht der. Genau. Ist halt wie Joker oder so. Wie heißt dieser Film? Der ist doch Joker, oder? Ja. Wenn der Bösewicht das Zentrum von dem Film ist. Und wo beim Joker ist er ja wahrscheinlich eher der Anti-Held, also in dem Film Joker, weil okay, er hat Motive, ja, die. Obwohl, nee, er wird ja trotzdem böse. Ah, das ist mir zu kompliziert. Aber dann wird dieses Ende von Alf bei deiner These wird den AfD-Leuten ja dann richtig gut gefallen auch. Was war das nochmal? Der wird ja einfach da, mitgenommen. Soll mal spoilern? Doch wieder unseren Herzensmenschen, André Lux. Der klang ironisch, gell? Manchmal muss er das ja beim Schlafen hören. Unseren Herzensmenschen, Lux. André, schlaf gut. Schlaf gut ein. Der hat mich nämlich daran erinnert, wie traurig dieses Ende von Alf ist. Weil Alf wird tatsächlich von der Regierung dann am Ende abgeholt. Ja, stimmt. Das ist auch so USA-Erzählung der 80er und frühen 90er. Natürlich ist der Staat stärker und die Amis gewinnen. Aber kein Happy End, dann wird er doch noch irgendwie gerettet und fliegt nach Hause, oder? Nee. Das ist dann wirklich ein Happy End. Ja. Okay. Oder wird offen gelassen oder so. Also Alf hat ein ganz tragisches Ende. Vielleicht so ein Cliffhanger und dann haben sie keine Verlängerung in die nächste Staffel. Durch unseren liebsten Comiczeichner der Welt. Garfield. Garfield. So heißt der auch. Der ja, hat sich selbst gemacht. Ja, ja, genau. Ist ja wieder bei Katzen. Katzen. Ja, jedenfalls ist das ein sehr trauriges. Vielleicht kann der, wir laden den einfach, der wollte eh nochmal bei uns zu Gast sein. In den nächsten 5 Jahren, jetzt ist die Einladung ausgesprochen, Lux, hier ist die Einladung, du hörst uns sehr ständig. Bis 2030 darfst du mal vorbei. Bis 2030 kommst du mal vorbei und wir reden nur über Alf. Wir würden das dann machen, wenn endlich mal Christian Dramitz da war und wir mit ihm über seine Synchroleistung von Zed in Police Academy geredet haben. Absolut. Ja. Nee, cool. Cool. Genau, wegen Schurkenroman, Schurken-Ding, Alf, zum Beispiel Mein Kampf, nicht Mein Kampf, wie heißt's? Mein Kampf ist auch ein Buch. Ich meine, Der Untergang, da ist ja auch der Hauptprotagonist Adolf Hitler. Ja. Aber er ist jetzt nicht als geiler Typ dargestellt oder als Held, weißt du? Und auch nicht als Anti-Held. Nee. So meinte ich das. Als ja. Wenn die Geschichte, der Hauptprotagonist der Geschichte der Bösewicht ist. Ja. Und so ist Alf oder die Bibel. Lustiger. Ja. Vielleicht. Lustiger als Mein Kampf. Der Untergang, der Film heißt nicht Mein Kampf, der heißt Der Untergang. Wieso sollte der Film auch ja, Mein keine Kampf Ahnung, ich bin nicht so. Ja, du bist heute bist durcheinander heute gebracht. Und wir werden durcheinander gebracht von verrückten US-Präsidenten, die von Katzenessen reden. Genau. Wie soll man dann denn noch, guck mal, wenn wir einen Schwachsinn durch Donald Trump und die AfD einen Schwachsinn die letzten 10 Minuten geredet haben. Also wirklich. Tun. Wir haben man wird auch dümmer mit ja, diesen Themen. Ja. Ja. Ja. Möchtest du über Wörter reden? Ich möchte Pause machen. Okay. Ich muss scheißen. Cool, dann steigen wir damit gleich nochmal ein, womit wir jetzt enden. Mit Scheiße. Ich gebe dir dafür die Pause mit und euch auch, während dem irgendwie ein Jingle oder eine Werbung läuft. Vermessung klingt eigentlich immer negativ. Vermessung klingt immer negativ. Denk mal drüber nach, ich kläre nachher Ich denke jetzt auch drüber nach. Bis morgen. Bis übermorgen. Hey, my pretty friend. You are looking for a German wife? Or you are looking for a German husband? Check out Potato Pool. You are looking for marriage? Come to us, come to Potato Pool. It's the best, it's amazing. Network. For finding a husband or a wife from Germany. Real crowds. Real Kartoffeln. For you. 100% real crowds. Check out. Crowds. Potato pool. Potato. Potato pool. Gut, willkommen zurück. Die Pause war geil. Vermessung klingt immer negativ oder so, war der Satz. Ja. Für euch ist das 12 Sekunden her, für uns 30 Minuten. Ja, da sind wieder Sachen passiert. Alter, was hier wieder passiert ist. Also, das war das letzte Mal, dass wir beim MDR aufnehmen. Ja, ja, ja. Hier kommt Lieferverkehr. Aber wir sind mit unserem SUVs, beide mit unseren SUVs, wir haben die übereinander geparkt, aber scheinbar war das dann doch nicht gut genug, ne? Ja, genau. Ja. Der Hausmeister hier ist sehr anstrengend. Der ist echt anstrengend, mein lieber Scholl. Aber wir müssen zur Vermessung kommen. Aber sympathisch. Er ist anstrengend und sympathisch. Anstrengend und sympathisch. Ja. Wir müssen zur Vermessung kommen. Die Leute haben ja höchstens 30 Sekunden gewartet. Genau, Vermessung. Also, ich soll jetzt raten oder mir denken, wie du darauf kommst. Nee, ich habe mir Gedanken gemacht, weil Vermessung ist ja ein normaler Akt, den ich tue. Also, ich vermesse Sachen. Genau, so Straßen. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe tatsächlich was vermessen und habe dann gedacht, da habe ich mich jetzt nicht vermessen. Und dann ist mir aufgefallen, wie bescheuert dieses Wort eigentlich ist. Weil du kannst dich ja du kannst Dinge vermessen, dann sind sie richtig erfasst. Aber wenn du dich währenddessen vermessen hast. Also ich finde diese Aussage jetzt etwas vermessen von dir. Siehst du, ist wirklich ein komisches Wort, oder? Ja, also du kannst vermessen richtig machen, du kannst vermessen aber auch komplett verkacken. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen wie das Gegenteil von ein Kind umfahren ist ein Kind umfahren. Ja, da ist auch die Betonung natürlich sehr wichtig oder wie man schreibt. Aber bei vermessen schreibst du ja sogar noch gleich. Da wird nur aus dem... Ein Kind umfahren und ein Kind umfahren ist auch das gleiche Schreiben. Stimmt. Also du fährst entweder drumherum oder fährst drüber. Ja. Aber es ist beides umfahren. Ja, und bei vermessen ist so, als Nomen super, als Verb schlecht. Ja. Ich finde, bei dem Wort vermessen denke ich immer an uns, als wir gesagt haben, wir machen eine Live-Gala. Ja, das ist zum Beispiel auch vermessen. Ich, das ja. ist etwas vermessen von uns, ja. dass wir sowas angehen. Oder, also ein bisschen Selbstüberschätzung, oder? Naja gut, wir haben sie im Juha gemacht. Ja, ja. aber es ist vermessen. Ein Synonym ja. für vermessen ist auch Selbstüberschätzung. Ja, ja. Also ja. man kann wirklich auch mit Fug und Recht behaupten, als wir gedacht haben, wir machen eine Live-Gala, das war vermessen. Das war vermessen, ja. ja. Fug, auch ein schönes Wort. Fug, ja. Mit Fug und Recht. Das ist das Gegenteil von Unfug. Genau. Genau. Unfug. Wir trinken jetzt beide einen Schluck. das ist, also man macht das ja nicht. Wir Medienprofis erklären euch das mal, wie das läuft. Man trinkt nicht gleichzeitig, dass einer weitersprechen kann. Ja. Aber wir sind so unprofessionell. Wenn ich dich trinken sehe, muss ich auch trinken. Du, aber das war jetzt auch wirklich so richtig extra. Oh, der hat was zu trinken, dann nehme ich mir auch einen Schluck. Genau, ja. genau. Ich bin, ich würde ja auch nicht rauchen zum Beispiel, wenn ich nicht sehen würde, wie Menschen rauchen. Stimmt. Ja. Vermessen. Das ist vermessen. Das ist vermessen, das einfach zu tun, ja. Straßenvermessung fand ich immer faszinierend als Kind, wenn diese Typen mit diesen Ständern, wie nennt man das? Haben so Stative, da ist irgend so ein... Ja, das ist der klassische Vermessen eigentlich. Ja, ne? genau. Ja. Fand ich immer geil. Und ich wollte die Dinger immer anfassen. Ah. Ich bin immer, ich hatte in meinem Kopf, ich will mich da hinstellen und posieren wie für ein Foto. Ah. Und dieses Ding festhalten mit einer Hand. Wie wenn man, keine Ahnung, auf dem Mond steht und diese Amerika-Flagge einrammt. Ja. Oder am Nordpol oder so. So habe ich mir das immer vorgestellt. Und irgendwann habe ich es dann mal auch gemacht. Bin da an so ein Ding hingegangen. Und habe mich rangestellt. Eine Hand festgehalten und der Typ hat eben vermessen und setzt da irgendwie seine Linse drauf an. Und da hat er mich angeschrien und geschimpft und weggescheucht. Als Kind sogar. Ja. Naja, also ja, gut, ist ja logisch. Der sagt so, ja, und vor allen Dingen, fass meine Technik nicht an, also du siebenjähriger Scheiße. Ich war jetzt häufiger schon, nie aus privaten Gründen, aber immer aus Businessgründen in Heidenheim. Ja. Mit meiner Kunst, mit meinen verschiedenen Künsten. Vermessungstechniker dort sind sehr... Nee, und da ist mir aufgefallen, Heidenheim ist auch recht krumm und buckelig. Also die Straßen machen manchmal so Knicke, die überhaupt gar keinen Sinn machen. Ja, das ist ein bisschen Jetzt weiß ich, warum. Weil ich die Vermessung... Die Humboldtstraße in Heidenheim, komplettes Chaos. Man da ich muss wirklich ehrlich sagen, du warst als Kind so vermessen zu denken, du könntest Vermessung. Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, das erklärt viel. Weil die Humboldtstraße in Heidenheim ist schon... Da habe ich übrigens gewohnt, in der Humboldtstraße, das... Die Adresse darf ich jetzt leaken. Ah, die kannst du richtig leaken, gell? Weil da wir werden heute übrigens noch eine Adresse von einem Promi leaken. Bleib dran. Ja, ganz am Ende kommt die Adresse von einem Promi. Das könnte seine Karriere beenden. Ja. Dienstlaken. Gibt es da Promis? Wo ist Dienstlaken? In Nordrhein-Westfalen, oder? Ja, würde ich sagen. Oder Thüringen. Ich bin jetzt zu faul nachzuschauen. Ja, ja, aber ich auch. Nee, Dienstlaken ist auf jeden Fall tiefes Westdeutschland. Also entweder Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen. Ich glaube auch. Oder Harz. Nee, ich bin ganz sicher. Eigentlich bin ich mir recht sicher, dass Nordrhein-Westfalen ist. Könnte aber auch Niedersachsen sein. Genau. Das war die Vermessung der Welt. Von Alexander von Humboldt hat es doch gemacht, oder? Da sind wir wieder. Humboldtstraße. Ja, nee, da waren... er hat Teile vermessen. Ja, es gab ja auch so große Vermessungstrupps. Es gibt einen Bestsellerroman so von frühe 2000er, der heißt, glaube ich, Die Vermessung der Welt. Und da geht es um die Geschichte von Alexander von Humboldt. Ist das nicht von diesem Ken Follett, der eigentlich jeden historischen Roman einfach geschrieben hat? Ich glaube, es gibt sonst keine. Nee, Ken Follett hat der hat Thriller geschrieben mit irgendwelchen pseudohistorischen Sachverhalten. Ah ja. So, was der Papst 1700 irgendwas in Links gemacht hat. Und ich dachte, Hanks die Vermessung der Welt wäre auch von ihm gewesen. Nee, das glaube ich, nicht. Da geht es wirklich um die echte Figur, die es gab, einen dieser Humboldts. Es gab zwei Humboldts, oder? Alexander von Humboldt und Michael von Humboldt. Kann sein, ja. Ja. Alexander von Humboldt ist aber wesentlich bekannter durch seine Südamerika-Reisen. Da hat er und viele Reisen. Also vermessen. Der hat ja vermessen, Tiere kartografiert. Ja, ja. Und dann war der also er hat Tiere kartografiert und Landschaft eingeordnet. Und die Menschen kennengelernt. Ja, er hat landschaftliche Arten bestimmt. Leute. Und die Leute. Und die Leute in Südamerika, hat er mal gesagt. Und so tolles Essen. Ja, stell mal und vor, die sind ja so warmherzig. Stell mal vor, Humboldt war wirklich so ein Typ, der dann nach den Reisen zurückkam und seinen privaten Freundeskreis total genervt hat. Immer mit, und die Leute. Und die Leute. Ich kann ja jetzt auch eigentlich gar kein Deutsch mehr sprechen. Bin jetzt so in dieser südamerikanischen Kultur angekommen. Ja, gracias, Leute. Schön, dass ihr Prego seid, Jungs, Cabrons. Ja. Wahrscheinlich war ein sehr nerviger, so eine, wie nennt man das, eine Australien-Lisa, sagt man doch auch zu solchen Menschen. Ja. Alexander von Humboldt war eine Australien-Lisa. Das wäre mal ein Buch, nicht ein Film, Buch. Wenn wir jetzt jemanden kennen würden, der Bücher schreibt. Genau, ja. Also ich traue mir das nicht zu, ich würde es ein bisschen für vermessen halten, wenn ich jetzt so einen Roman schreiben würde. Ich glaube, so vom Typ her bin ich vermessen genug zu sagen, auch ich. Du würdest einen Roman machen. Kann ich auch schreiben. Ja. Ja, dann mach doch mal einen über Alexander von Humboldt, aber einen so auf Australien-Lisa, Backpacker. Ja. Aber diesen Begriff Australien, ich weiß sofort, wen du mit Australien-Lisa meinst. Aber der Begriff ist mir tatsächlich noch nie begegnet. Ehrlich. Ich glaube, ich habe ihn auch gerade erfunden. Okay. Aber jeder weiß. Weil das ist ein bisschen misogyn auch. Australien-Lisa. Ja, und Tommy hättest du noch sagen können. Oder Australien-Alexander von Humboldt. Ja, so. Natürlich siehst du sofort so ein, hast du sofort so eine blonde 20-Jährige vor dir, die noch sich so eine Perlenkette in die Haare flechten lassen hat, einen Sonnenbrand zu viel hatte und in so ein Batik-Shirt aus Australien zurückkommt. Ja, und Sarongs, so Ballonhosen. Ja. Und ich war nicht besser. Ich war in Australien Peter. Ich war in Südamerika. Ja. Und die Leute waren wirklich sehr gastfreundlich. Leute. Und die Leute und das Essen. Und so schön. Aber ich war nicht besser. Ich war ein weißes Mittelschichtkind, dessen Eltern ihr blödes Kind auf einen anderen Kontinent schicken können. Bengel einfach mal 6 Monate auf einem anderen Kontinent aushalten können. Und damit schlagen wir den Bogen zu unserer Begrüßung. Hallo im privilegierten Podcast. Genau. Ja. Also wirklich komplette Hast du auch sowas, Klischee-Geschichte. Ich glaube, Leute, die zwischen Abi und Studium nach Australien zum Beispiel gehen, von denen kommt keine einzige Person nach Deutschland zurück und hat kein Didgeridoo gekauft. Ich glaube einfach, jedes Didgeridoo, was in Deutschland existiert, wurde von Anfang 20-Jährigen aus Australien gekauft. Ich denke auch. Ja. Okay, jetzt will ich aber mal was Gutes über diese Menschen sagen, weil die Leute, die das machen, kommen eigentlich meistens dann zurück als Nicht-Wichser, zumindest auf dem politischen Spektrum einzuordnen. Ja. Weißt du, weil, Ja, andere glaub, Länder das, sehen, hilft da und hilft, damit meine ich nicht so den Urlaubsclub irgendwo an der türkischen Riviera, wo genau. Man eingeschlossen ist. Für so für Weltoffenheit bringt das schon was. Das ist ja auch die ursprüngliche Idee tatsächlich dieses Europatickets. Erasmus. Nee, dieses Zugticket, Interrail, wurde sehr früh noch von der Europäischen Gemeinschaft für Jugendliche genau mit diesem Hintergrund institutionalisiert, dass junge Menschen Europa entdecken können und damit ein Verständnis für die anderen Kulturen und für Demokratie entwickeln. Dieses Interrail-Ticket ist wirklich mit diesem Hintergrund entstanden. Genau, das ist so wie diese Erasmus-Stiftung, oder? Von die hat, glaube ich, Alice Weidel gegründet. Das ist die andere, ne? Ja, nein, ich meine dieses Erasmus-Ding von, das ist doch auch Europäische Union, oder? Für, nee, das glaube ich sogar weltweit. Das Erasmus-Ding. Ist ein Weltding. Ja. Okay. Ja. Also, besucht andere Länder. Wir haben ja alle die Kohle. Genau. Wenn ihr die Kohle habt, dann fliegt doch 3-mal im Jahr nach Australien, weil das ist euer gutes Recht. Genau. Und wenn die scheiß Grünen euch das wegnehmen wollen, dann wählt doch andere Parteien, die euch das nicht wegnehmen wollen. Ich finde auch, irgendwann würde es ja auch wieder Spaß machen, die Grünen zu kritisieren, aber da die Rechten das so besetzt haben und die Grünen zu so einem Hassbild geworden sind, und zwar vollkommen, also das so, als würde man das wirklich, also die deutsche Parteienlandschaft ist wie eine fiese 7. Klasse, wo auf dem, eigentlich dem ruhigsten rumgehackt wird. Einfach drauf zeigen und sagen, die wollen euch alles verbieten, obwohl die Grünen nachweislich nicht alles verbieten wollen. Und die sind doof. Und da machen einfach alle mit. So. Ja, ja. Ja. Genau. Deswegen finde ich, muss man den Grünen, wenn eine Partei auf Bundesebene von allen anderen Parteien gerade gemobbt wird, dann sind die Grünen. Ja, ja, schon. Weißt du, dann kommt genau, der Rich Kid rein, dann kommt so Christian in die Klasse und sagt so, ihr wollt doch Ehemann nur verbieten und dann so, wir sind doch in einer Arbeitsgruppe und dann sagt er, aber ich habe mehr Kohle als ihr und ich will jetzt wieder mehr Autos in Städten, aber weil ihr wollt weniger Autos in Städten. Aber Christian Lindner wird dann derjenige sein, der jetzt das Rich Kid ist und halt mit Papas Porsche zur Schule kommt. Ja. Aber dann, wenn Robert Habeck seine Schulstadt wieder besucht nach dem Studium, sieht er da Christian Lindner im Getränkemarkt Pfandflaschen entgegennehmen. Ist das so? Irgendwie so. Okay. Also irgendwie so ein Bild habe ich gerade im Kopf. Du wolltest so ein Bild wie in Schule zeichnen. Ja. So dieser Anfang 2000er Film. Da spielt Daniel Brühl auch mit, wie in jedem deutschen Film. Und Woody Allen. Woody Allen spielt nicht mit. Okay. Aber kennst du Schule, diese Komödie? Ja, ja, ja. Ja, weil da ist ja auch der vermeintlich coole Stone oder wie der sogar noch heißt. Ich erinnere mich nicht an den Film. Auf jeden Fall ist er der vermeintlich coole, der noch immer an der Schule rumhängt, obwohl er eigentlich da runtergeflogen ist und auch so ein paar, also zwei, drei Jährchen älter. Und der bricht nämlich dann irgendwann zusammen und sagt, ihr haltet mich für den Coolen, aber alle anderen sind weggegangen. Und ich bin noch hier. Und der ist so der Getränkemarkt. Ja, Klassiker. Ja. Ja. Also ein total deeper Film. Christian Lindner arbeitet, glaube ich, bei Getränke Benz am Westbahnhof und nimmt meinen Pfand entgegen, hoffe ich. Er nimmt Pfand von Robert Habeck entgegen. Und Robert Habeck hat nur so ganz viele schwere Glasflaschen, weil er keine. Ich krieg den Bogen jetzt hin. Wieso sollte Christian Lindner auf einmal im Getränkemarkt arbeiten? Weil AfD, wie heißt die Partei von Lindner? FDP, ja, unter 5% fallen wird, nicht mehr im Bundestag mitspielen darf und er sich einen neuen Job suchen muss. Ja, aber glaubst du nicht, der Christian Lindner der hat auf Sylt geheiratet. Ja, das war teuer. Der hat eine Tante vom Springerblatt geheiratet. Er ist überschuldet vielleicht. Obwohl der Zeitungsbranche geht es auch nicht so gut. Ja, genau. Und Springer wird eh irgendwann erwischen. Die lügen jetzt schon seit 60 Jahren. Genau. Ja. Vielleicht baut man mal einen Brandsatz in die Zentrale. Mann, jetzt haben wir aber eine Kur gemacht. Junge, Junge. RAF. Ich habe doch gesagt, wir sind gar nicht politisch. Nee. Ja. Was nicht politisch ist? Willst du lustig. Ich hatte noch einfach nur Merz, Lindner und die AfD da stehen. Ah, ich weiß aber gar nicht, worüber ich reden wollte. Aber das haben wir jetzt abgehakt. Ja, zählt. Ja. Dann habe ich noch, ich habe doch noch was aus Bayern. Hopfenfelder riechen gut. Ich habe was aus Russland. Oh, okay. Soll ich kurz von Hopfenfeldern erzählen? Ja, ja. Die sind toll. Und riechen ein bisschen nach Weed, oder? Nach Cannabis. Nee, du riechst, also wenn du den Hopfen, der ist ja verwandt tatsächlich mit Cannabis. Aber wenn du diese Hopfenblüten, ich war ja jetzt zur richtigen Zeit da wurde gerade auch die ganze Zeit geerntet. Auch beeindruckend. Da fährt dann so, die sind ja so 8 Meter hoch, wächst der Hopfen ja hoch, das ist ja ein Klettergewächs. 8 Meter? Ja. Das ist sehr hoch. Ja, der klettert so an so Schnüren hoch und dann fährt aber Meter so... Das ist so hoch wie, glaube ich, 2 Porsche Cayennes. Ja, 2 übereinander gestapelte Cayennes, ja, ja. Kommt schon hin. Und dann fährt der Traktor unten durch und dann zieht der mit so einem komischen Ding runter die Schnur. Ja. Immer. Und dann werden die einfach auf dem Hänger wie so lange Ähren gestapelt. Aber dann fallen auch ein paar Hopfenblüten ab und so. Und ich bin an den Hopfenfeldern vorbeigegangen. Dann hast du ja einfach ein Bier gebraut. Nee, und dann habe ich halt so auch an den Händen zerrieben, wie so ein Naturbursche, und habe gedacht, ach, heute Abend trinke ich ein Bier. Weil du hast schon dieses Hopfi, also es riecht nicht wie ein Pilz, so ein Industriepilz, aber es riecht wie so ein fancy Craft-Bier mit so ganz viel kalt gehopften Zeug. So. Okay. So riecht Hopfen. Macht aber auch Sinn. Ich dachte, also wenn kalt gehopft wurde und da viel Hopfen reinkam, und ich habe ja an dem Ursprungsprodukt gerochen. Wäre ja komisch gewesen, wenn dann... Genau, es gibt nämlich Hopfenextrakte, also so ein getrocknetes Granulat. Und das riecht wirklich original nach Weed, nach Marihuana. Ist auch verwandt, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, habe ich glaube ich, mal dir erzählt. In einem Podcast und wahrscheinlich, ich habe es gelesen. In einem Podcast. Bei Mr. Wissen to Go oder so. Ja. Oder bei Sendung mit der Maus. Das wäre auch eine gute Sache. Da steht hier Armin... Von der Sendung mit der Maus, so ein Einspieler oder Ralf Kaspers. Dann kommt erst die Maus, macht irgendwas Lustiges mit dem Elefanten und dann so, Wusstet ihr eigentlich, dass Hopfen und Cannabis sehr verwandt sind und Hanf? Also, kurz gesagt, Hopfen riecht wie Weed. Und dann machen sie so, ja, kleine Drogenkunde für Kids. Ja. Fände ich... Bob Marley. Ja. Wir sind ja hier beim MDR, vielleicht haben die auch eine Telefonnummer vom WDR. Muss man den ersten Buchstaben ja nur umdrehen. Wir nennen es ja MDMADR. MDMADR. Weil hier wird sehr viel durch die Nase geballert. Es ist ja eine Techno-Stadt hier, Jena, in der wir sind. Ich dachte, wir sind in Erfurt. Sag ich doch. Ja. Das deutsche Jena. Ja. Ist Erfurt ist was anderes als Jena? Ich dachte, es wäre eins. Die liegen sehr nah beieinander. Das sind nur 50 Kilometer, würde ich sagen. Sag ich doch. Ja. Vielleicht sogar weniger, vielleicht sogar nur 40. Schreibt uns doch mal, wenn ihr aus einer der Städte kommt, wie weit ihr von der anderen Stadt ja, entfernt liegt. Wir schreiben es nicht, weil es interessiert mich wirklich einen Scheiß und ich könnte auch selber nachgucken, aber ich muss es nicht. Ja, schreibt dann bitte Peter einfach. Ja, schreibt an die 4 einfach. An die 4. Ja. Ihr müsst es in einem Zahlencode schreiben. Mit T9. 4, T9. Ich habe gleich noch eine Frage an dich. Ja, ich habe ein Unterhaltungsformat, russische Game Show, wo man Geld gewinnen kann. Und, geschaut oder? Nein, entwickelt in meinem Kopf. Okay, ich bin gespannt. Ich habe nur den Namen. Warte mal, wir hatten ja mal so einen Abbinder, den finde ich aber wahrscheinlich eh nicht mehr, aber trotzdem. Pitch Time im Schaumbad, Pitch Time. Jetzt wird hart gepitcht. Okay. Yeah. Ich habe natürlich nur den Namen. Mhm. Also stellt euch vor, russisches, es muss russisch sein, wegen der Währung. Oder gibt es noch andere Länder, wo die russische, vielleicht wird auch in Kasachstan damit bezahlt. Sagen wir kasachisch. Es ist eine Gameshow, in der man Geld gewinnen kann und Comedy ein großes Element ist. Mhm. Die Sendung heißt Der Rubel lollt. Entschuldigung. Der Rubel lollt. Ja. Also du lachst. Ja. Aus Mitleid? Ich wollte mich erst wehren, aber eigentlich finde ich ihn gut. Warte, ist es Mitleid oder Hass? Nee, das ist so ein Format, wo ich mir Buddy Herbig sofort vorstelle. Also ich glaube wirklich, mit so einem Prime würde das produzieren, wenn das eine mitteleuropäische Währung einfach wäre. Also wenn der Euro Rubel heißen würde, ja. müsstest du nur irgendwen anrufen und dann würde der Rubel lollt jetzt auf Netflix, die erste Staffel. Ja. Rubel lollt. Also ich würde. Aber du hast nur den Titel bisher. Ja, und die Elemente, die da drin vorkommen, nämlich Geld und Humor. Ja. Deswegen, ja, eine Gameshow mit Lachen. So. Ja. Aber eigentlich ist das doch nur LOL, nur dass noch irgendjemand Geld verdienen kann, oder? Russisches Geld. Russisches Geld verdienen kann. War nicht dieser Rubelkurs auch mal kurz komplett krass und dann doch wieder erst ist er gecrashed, dann haben alle drauf gezockt. Ja, ich finde, in der derzeitigen Lage kannst du als Mitteleuropäer eigentlich wenig mit dem Rubel anfangen. Ne? Ja, ja, genau. Oder das Hochriskant. Deswegen würde das Ding vielleicht sogar, also du weißt ja gar nicht, was du da jetzt so gewinnst. Vielleicht würde das sogar funktionieren hier in Deutschland. Der Rubel lollt. Und dann so, hier haben sie 1 Million Rubel. Wie viel ist das denn in Euro? Kann euch keiner sagen. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ja. Du wirst es auch schwer ausgeben können, aber... Genau, also zur normalen Bank kannst du es nicht bringen. Ich habe das nämlich mal probiert. Ich hatte sehr viele fremdländische Währungen. Ja. Von einem reisenden Geschäftsmann hat mir alle seine Währungen geschenkt, weil er aufgehört hat zu reisen. Ach so. Der immer von seinen Reisen immer so... was man noch so übrig hat im Geldbeutel am Ende von so einem Trip. War sein Vater. Ja? Ja. Ja, also da ist so ein reisender Geschäftsmann, hat mir mal alle Währungen. Das kann eigentlich nur ein naher Verwandter sein. Ja, deswegen, naher ja. Verwandter, genau. Und der hat mir wirklich sehr viel Geld geschenkt in 20 verschiedenen Währungen. Und dann bin ich damit einfach mal zur Bank gegangen, zur Heidenheimer Volksbank EG in der Karlstraße 4 und habe versucht so, ich habe hier was, geben Sie mir bitte was dafür. Keine Chance. US-Dollar konnte er mir in Euros geben. Türkische Lira ging auch noch. Was gibt es noch irgendwas Europäisches? Ich glaube, Schweizer Franken waren ein paar dabei, die hat er mir umgewechselt. Aber bei so iranischem Zeug oder irgendwas Südostasien und was weiß ich, keine Chance. Ja, habe ich mir gedacht. Verpissen Sie sich bitte. Und dann haben wir es überall rumgeschmissen. Ich habe es dann überall in Zigarettenautomaten, habe ich so, wie heißt denn die iranische Währung? Rubel oder so. Habe ich dann überall, dachte ich, ich war ein kleiner pubertierender Bengel. Du hast sie dann da reingeworfen und... Ich habe dann überall Geldscheine hingelegt, so in so. Supermarkt, so zwischen Ravioli-Dosen, in Zigarettenautomaten bei der Münzrückgabe, in der Kneipe unter den Aschenbecher. Ah. Überall so 20.000er Scheine. Ja, das hast du sehr lange auch noch gemacht, gell? Bei mir in der Wohnung liegen auch noch irgendwelche südostasiatischen Scheine, lagen sehr lange auf der Kommode. Ah. In so einem, so, wo auch Briefe gesammelt werden, weil du mal da irgendwann Scheine reingesteckt hast. Das kann sein. Ja. Ja, es ist vielleicht so ein Tick, der ist ein bisschen hängen geblieben. Der ist vielleicht ein bisschen hängen geblieben, ja. Entschuldigung. Nein. Aber möchtest du Service-Ecke, Schaumbad. Weißt du, wo du diesen ganzen Müll wechseln kannst? In der Filiale der Bundesbank. Nee. Ausländische Währungen nicht. Doch, kriegst du da auch gewechselt. Nein. Ich schwöre. Ehrlich? Ich schwöre, weil ich hatte meine Phase. Ich hatte meine Kleingeldphase. Da habe ich Kleingeld gesammelt. Das war mein Hobby. Kleine Münzen, also Euromünzen zu sammeln. Nee, keine Münzen, nur Scheine. Nee, jetzt pass auf. Also ich habe immer Euromünzen gesammelt und bin immer dann mal wieder, wenn meine Spardose voll war, bin ich zur Bundesbankfiliale in der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart gegangen und habe die da in große Scheine gewechselt. Das mache ich heute noch, weil ich habe so eine Münzdose, weil ich einen Geldbeutel habe, wo keine Münzen reinpassen. Deswegen habe ich die in der Hose und dann werfe ich die in eine Dose. Und so mittlerweile, wenn man fast alles mit Karte zahlt, ist die Dose nur noch alle 4 Jahre voll. Ja, ja, aber früher musste ich da eigentlich jedes halbe Jahr mal zur Bundesbank gehen und meine Münzen in Scheine wechseln. Genau, und dann sind es ja immer ein paar hundert Euro direkt. Ja, ja, ist ganz geil. Und dann war ich bei dieser Bundesbank, hatte auch so einen Sack mit Geld, ein paar hundert Euro in Münzen, umgewechselt. Also ja, vielen Dank. Und dann habe ich gesagt, ich hätte noch eine Frage. Ich habe hier noch 20 US-Dollar. Können Sie mir die in Euro umwechseln? Der hat mich nur an, als hätte ich gerade seine Mutter beleidigt. Ehrlich? Okay, ich dachte, die machen auch, weil die haben da so ein großes Ding mit Fremdwährung stehen, aber wahrscheinlich das ist zum sammeln Spenden sie da wahrscheinlich. Ja. Weil das gibt es ja an Flughäfen auch. Ja, so ist auch in der Bundesbank. Okay. Das ist sicher mit Sicherheit nur Spende. Gut, Service-Tipp zurückgenommen, bringt euer... Ja, spendet es einfach an Flughäfen. Spendet einfach. Ja, aber ich war bei dieser Bundesbank, war ich auch sehr spät, weil mein Vater noch von meiner Großtante irgendwann mal D-Mark in einem alten Kleidungsstück gefunden hat. Eine nicht unerhebliche Menge. Also nicht so viel, 300 D-Mark. Ja, aber eine nicht unerhebliche Menge halt. Wie ist denn der Wechselkurs heutzutage? Der ist immer gleich geblieben. Immer noch 1 zu, ich glaube, 1,89 so ungefähr. Ist, also 1,89 D-Mark waren 1 Euro, oder? Nee, ich glaube 1,96. Kann auch andersrum. Sein. Eine Mark 96 waren 1 Euro. So steht da, also so wurde der einfach festgeschrieben. Und diesen Betrag habe ich dann auch bei der Bundesbank bekommen. Gibt es da irgendeine Grenze bis 2050 oder so? Weiß ich ja nicht, ich hatte ja nur 310 Mark oder so, damit bin ich hingegangen. War aber total interessant, weil das wirklich erst 4-5 Jahre her, ich hatte keinen Bezug mehr zu diesem Geld, was ich da hingebracht habe. Diese Scheine sahen so antiquiert aus, als wenn da irgendwie so eine Filmrequisite. Die sind auch so klein. Ja, ja, wo so eine dunkle Erinnerung ist, so kleine Scheine irgendwie. Und dann so, ja, dieses Layout kenne ich noch, aber das ich benutze das ja nicht mehr irgendwie. Ja, also du bist da komplett fremd mit und habe dann wirklich gedacht so, gut, ich habe die Information, gerade die Filialen der Bundesbank, deswegen war das ja auch meine Aufgabe, weil du findest ja nur in Großstädten Filialen, eigentlich nur eine pro Bundesland. Dachte ich wirklich, wenn ich da jetzt mit hingehe, auch wenn ich die Information habe, genau die sind dafür zuständig, der lacht mich doch aus und sagt, wo haben sie denn die alten Kröten noch her? Das passiert denen wahrscheinlich jeden Tag. Ja, ja, klar, also da... Genau da gehen die Leute. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, wofür die Filialen noch da sind. Ja, und um dein Münzgeld in Scheine zu wechseln. Das kannst du auch bei deiner Hausbank machen. Habe ich auch schon mal gemacht. Da hatte ich einen Sack mit 1.000 Euro in Münzen. Und er hat es nicht geschafft, das oben in die Maschine zu kippen, weil der Sack zu schwer war. Es waren 60 Kilo. Aber viele von diesen Hausbanken, Volksbanken und so weiter, machen das einfach nicht mehr. Ja, die haben so Volksbank EG hat es noch gemacht. So, wann war ich da? Vielleicht 2010. Ja, aber mittlerweile machen die das eigentlich nicht mehr. Oder die wollen Geld dafür. Ja, kriegen sie ja. Nee, die wollen, die nehmen eine Gebühr, um das durchrattern zu lassen. Ach, sie sollen sich da ein paar Cent rausnehmen. Ja, so eine Handvoll. Servicewüste Deutschland, sage ich nur. Genau. So. Schweine. Schweine. Genau, D-Mark, hatte ich noch irgendwas Schlaues zu sagen? Ja, ich bin gespannt, wann das aufhört. Ich weiß noch, als der Euro kam und dann hieß es, ja, man kann jetzt das alte Geld noch umwechseln bis bei Banken bis, keine Ahnung, 2004 oder so. Jetzt noch schnell umwechseln, hieß es. Und dann haben viele gedacht, ah, das alte Geld. Und dann haben sie noch ihre Reichsmark-Kohle zu den Banken wohl geschleppt, weil sie gehört haben, ah, man darf das alte Geld jetzt noch umwechseln. Ist das so? Da war wahrscheinlich irgendein lustiger Bericht in der Heidenheimer Zeitung 2001 oder so. Oder sogar Bildaufmacher. Oma kramt die Reichsmarkscheine raus oder so. Ja. Naja. Ja. Cool. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich. Ich bin heute über ein Verb gestoßen, das wurde wie selbstverständlich im Internet benutzt. Und ich bin noch nie darüber gestolpert. Simpen. Simpen? Simpen, ja. S-I-M-P-E-N. Simpen. Nie gehört. Und scheinbar reden die Kids jetzt so. Bezeichnung für einen Mann, der einer Frau unerwidert viel Mitgefühl und Aufmerksamkeit entgegenbringt. Simpen. Das Verhalten, auch Simping genannt, ist dabei häufig romantisch oder sexuell motiviert. Der Begriff wird in der Regel nur für entsprechendes Verhalten eines Mannes gegenüber einer Frau verwendet. Ah, okay. Also ich kenne das von mir noch aus Phasen, so in Teenager-Zeiten. Wenn du halt, ja, also ich kenne es als Friendzone. Ah, okay. Du bist gefriendzoned und bist dann nee, halt besonders nett zu dieser Person. Nee, das glaube ich noch mehr. Dass du hoffentlich irgendwann Mitleidsgeschlechtsverkehr von dir kriegst. Es passiert eher im Internet und ist so, wenn jemand, also eine Frau irgendwie äußert oder nur auf der Information durchklickbar ist, dass sie Single ist und die Leute dann so, oh, brauchst du jemanden, bist du emotional? Also es ist so eine Mischung aus... Okay, eher eklig. Ja, so ein bisschen eklig. So habe ich die jetzt verstanden, aber ob es so ist... Ja. Also ich kannte diesen Begriff nicht, aber er wurde wie selbstverständlich. Ist das Verb. Und Simp ist der Mann dann? Nee, Simp ist die Handlung. Nee, Simp ist der Mann und Simping oder Simpen ist das Tun, das Verb. Okay. Ja. Aber du kanntest es auch nicht. Nee, jetzt okay. Zum ersten Mal gehört. Okay, hat aber auch wohl recht viel mit, also OnlyFans wird noch genannt. Ach, da die Leute. Dazu zählt das. Parasoziale Beziehungen. Also letztendlich ist es so ein bisschen wie der Promi-Crush, nur dass du heute dem Promi in den Kommentaren, also das Unerwiderte gehört dazu, glaube ich. Mhm. Also das. Früher fand man irgendeinen Promi super heiß. Hier Sarah Michelle Gellar von Buffy. So, du fandst Sarah Michelle Gellar heiß. Jennifer Aniston von Scrubs. Aber. Selma Hayek von Filmen. From Dusk Till Dawn. Ja. Okay, aber nehmen wir mal Buffy. Früher hast du. Jodie Foster auch irgendwie ein bisschen. Früher hast du Buffy geguckt und hast gedacht, wow, Buffy ist aber hot. Ja. Und damit ist geendet. Nee, ich habe ihr dann auf Instagram geschrieben. Nee, konntest du ja gar nicht. Stimmt. Ja, und da, ich glaube, das ist Simpen. Mittlerweile gibt es, früher konnte man gar nicht Simpen. Dann hattest du einen Crush in Buffy und hast gedacht, oh, Crush, Buffy finde ich super. Und Simpen ist, glaube ich, wenn jetzt Sarah Michelle Gellar ein Foto postet und du schreibst darunter 20 Kommentare, wie hot, wie toll du sie findest und so weiter. Und sie antwortet nie darauf, weil sie das auch niemals tun sollte, weil sonst hat sie dich als Stalker am Arsch. Das stimmt. Das ist, glaube ich, Simpen. Also bei mir hätte sie wahrscheinlich geschrieben, oh, danke. Ja, bei dir natürlich schon. Surferboy 42. Weil du siehst aus wie der Typ aus Shameless oder The Bear. Das wurde dir jetzt bestimmt häufig gesagt. Nee. Ich mache das jetzt groß, weil du siehst wirklich so aus wie dieser Schauspieler aus The Bear. Nein, ich sehe der Typ wie der Typ von dem Prinzen aus. Nee, du siehst nicht aus wie der Typ von dem Prinzen. Wieso komme ich denn jetzt auch nicht auf den Namen? Egal. Sebastian Krumbiegel. Du siehst nicht aus wie Sebastian Krumbiegel, sondern du siehst aus wie der Typ aus The Bear. Und da ich mir mal anhören muss, ich sehe aus wie Mark Forster, mache ich dann mich jetzt richtig groß. Okay. Du musst dir nur noch coole Locken wachsen lassen. Okay. Kann ich noch jemanden? Hier, guck. Ich habe jetzt extra ein Foto gemacht, das ist wie ein Spiegel schauen. Gleiche Augenpartie. Ja. Wenn ich meine Haare ein bisschen zottelig habe ja. Und eine Schürze trage, dann sehe ich so aus. Also du bist ein Mann von einem blauäugigen Glubschaugenmann mit zotteligen Haaren und einer Schürze. Und wenn daneben jemand rumlatscht, der aussieht wie Mark Forster, dann kann eigentlich nur so nicht Jeremy Allen White und Mark Forster sein, sondern sind wir zwei das. Weil ich weiß aus gut unterrichteter Quelle, dass Jeremy Allen White und Mark Forster nicht befreundet sind. Okay. Ja. Die sollten mal einen Podcast zusammen machen. Die sollten einen Podcast. The Bubble Bath. The Bubble Bath. Müsste ja auf Englisch sein. Er ist ja US-amerikanischer Schauspieler. Foam Bath. Ich glaube sogar, Mark Forster kann gar kein gutes Englisch. Ist jetzt einfach mal in den Raum geworfen. Ja, wahrscheinlich nicht. Mark Forster kann überhaupt gar kein Englisch. Sonst würde er ja auf Englisch singen. Ja. Ja, dann würde er international vielleicht durchstarten. Ja, Mark Forster. Ist einfach nicht geldgeil genug. Vielleicht er sieht es ja als Kunst, seine Musik. Ja. Er macht das auf Deutsch. Ja. Der deutsche Markt reicht ihm. Aber seine Partnerin hat schon immer auf Englisch gemacht. Wer ist seine Partnerin? Der ist mit Lena Meyer-Landrut zusammen. Ah, ja. Ach, stimmt, ja. Die singt Englisch, aber auch beschissen. Ja, nee, das ist so ein ganz spezieller Akzent. Aber das ist Stefan Raabs Schuld, oder? Ja. Und hast du, da wollte ich dich nur drauf ansprechen, und zwar genau in diesem Podcast, das hatte ich aber ganz vergessen, jetzt hast du Stefan Raab gesagt, wir haben in einer der Folgen drüber geredet, dass Stefan Raab ja wiederkommt. Und da hast du gesagt, das wäre ein Hoax, das wäre ein April-Scherz gewesen. Das muss dieses Jahr passiert sein. Ja, ist ja scheinbar nicht ein Scherz gewesen. Oder hältst du das noch immer für einen Scherz? Weiß ich nicht mehr. Naja. Also morgen ist dieses Boxen. Ist er morgen schon? Ja. Morgen boxt Stefan Raab gegen Christina Halmich. Okay, wer würde sich nicht ansehen? Ich. Glaubst du, Lena Meyer-Landrut wird sich anschauen? Wahrscheinlich mit Mark Forster auf der Couch. Wenn sie nicht beide auch einen Gig haben, so wie ich. Du auch, stimmt. Ja, ich habe auch einen Gig. Das heißt, ich bin der Einzige, der morgen frei hat und sich das nicht anschauen wird. Also Marc, Lena und ich haben einen Gig. Ja. Ja, muss ich erstmal einen RTL Plus Account machen. Ach, der ist ja jetzt bei RTL, gell? Ja, ja. Ah, ja. Ja, Stefan Raab ist, ja, ist so. Können wir noch Promis töten, diese Folge, oder dürfen wir das erst am, ich habe noch ein paar Namen, sind mir gekommen. Du kannst ja jetzt schon mal sammeln, das müssen wir zwischen den Jahren oder der ersten Folge im Jahr 2025 machen, aber du kannst ja jetzt schon mal sagen, darauf würde ich wetten. Ja, vielleicht stirbt er vorher noch. Also ich habe, du hast mir heute noch einen serviert, nämlich Heino. Der ist schon tot. Heino ist schon tot. Der wird nur noch von Höcke gespielt. Ach so, ja, stimmt. Das ist ja diese, also das ist keine Verschwörungstheorie, das ist, ich habe jetzt noch mehr drüber nachgedacht. Das ist eine Verschwörung. Das ist wahr. Also, keine, also das Theorie ist eine, kann man streichen. Genau, das ist eine Verschwörung. Bernd Höcke steuert Heino. Und es tut mir sehr leid, dass es passieren wird wahrscheinlich, diesen Tipp. Roberto Blanco. Was? Hast du gesehen, hast gerade gemerkt, wie meine Stimme gebrochen ist, während ich es gesagt habe, ja? Roberto Blanco wird es nicht mehr lang machen. Okay. Schade. Ich muss mir zu Roberto Blanco noch ein bisschen Gedanken machen, ja. Ja. Weil, also ich habe da mal auch so Sexismus-Sachen gehört. Ja, hatte der nicht irgendwie mit seiner Tochter was? Nee. Nee, es war Trump. Er würde seine Tochter gerne ficken. Ja. Alles, was Trump sagt, ist unangenehm. Damit können wir noch rausgehen. Genau, genau. Fickt eure Töchter nicht, so wie Trump es tun würde. Ja, und esst keine Katzen. Esst keine Katzen. Außer ihr seid aus von Melmark. Nein. Esst Katzen, weil das mag Trump ja nicht. Tut Dinge, die Trump nicht mag. Kommt aus Melmark und esst Katzen. Und Biber. Da war grammatikalisch falsch. Kommt von Melmark, bei Planeten muss man da richtig sein. Ja. Und esst Katzen. Das ist so wie, man sagt auch nicht, ich bin in Korsika, sondern auf Korsika. Genau. Ja. Und wir sind jetzt übrigens bei der Verabschiedung. Genau. Und sagen euch Adieu. Auf bald, nicht in bald. Häufig in Frankreich, deswegen adieu, bonjour. Ich kann gar nicht mehr auf Deutsch tschüss sagen. Ja, ja. Adieu. So wie ich war in Schleswig-Holstein gesehen, seitdem kann ich nicht mehr Schwäbisch. Ah, da kannst du Moin sagen. Oder? Moin. Tschö. Moin sagt Schnack zu viel. Ne? Okay, Moin, Leute. Bis bald. Tschüss. Adieu.